1 Allgemeine Einführung. Willkommen im Safran Luft- und Raumfahrtmuseum. Sie befinden sich im Museum des ältesten Luftfahrtunternehmens der Welt, dessen Gründung auf das Jahr 1905 zurückgeht. Heute ist Safran ein internationaler Hochtechnologiekonzern und ein führender Ausrüster in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung. Das Museum wurde in den 1980er Jahren von einem Team freiwilliger Mitarbeiter gegründet, bestehend aus aktiven und ehemaligen Angestellten von SMECMA, Nationale Gesellschaft für die Entwicklung und den Bau von Flugzeugtriebwerken, dem Ursprungsunternehmen von Safran. Diese Enthusiasten engagierten sich in der Restaurierung historischer Triebwerke, um das außergewöhnliche Erbe ihres Unternehmens zu bewahren und weiterzugeben. Zusammengeschlossen in der AAMS, Verein der Freunde des Safran-Museums, übernehmen sie die Betreuung des Museums sowie die Erweiterung seiner Sammlungen. Das Safran-Museum ist das größte Flugtriebwerksmuseum der Welt. Während ihres Besuchs erleben sie die Entstehung des Konzerns und seiner Entwicklung. Sie begegnen den Pionieren der Luftfahrt und der Raumfahrt sowie den Frauen und Männern, die seit mehr als einem Jahrhundert zur Entwicklung der Triebwerke und anderer luftfahrttechnischer Ausrüstungen von Safran beitragen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Besuch.